So begann die Zeit, in der ich diesen sonderbaren Mann näher kennenlernte. Schon beim allerersten Anblick war mir irgendwie das Besondere an diesem Mann aufgefallen, und meine erste naive Reaktion darauf war Widerwille gewesen. Nicht nur bin ich ein bürgerlicher, regelmäßig lebender Mensch, an Arbeit und genaue Zeiteinteilung gewohnt, ich bin auch abstinent und Nichtraucher. Und die vielen Flaschen in Hallers Wohnung gefielen mir ebenso wenig wie die überfüllten Aschenbecher und der Zigarrenqualm, der über allem lag. Ich will mich über die von mir getriebene Spionage und die Tatsache, dass ich zuweilen auch in Hallers Abwesenheit sein Zimmer betrat, nicht rechtfertigen und gestehe offen, dass in der ersten Zeit alle diese Anzeichen eines zwar von geistigen Interessen erfüllten, aber doch recht verbummelten und zuchtlosen Lebens bei mir Abscheu und Misstrauen hervorriefen. Im Lauf der Zeit aber wurde diese Abwehr abgelöst durch Sympathie und ein großes Mitgefühl. Vor allem war es sein Gesicht, das mir gefiel. Ein vielleicht etwas eigenartiges und auch trauriges Gesicht, aber ein waches, ein sehr gedankenvolles und vergeistigtes. Die zwei Naturen des Steppenwolfs, die menschliche und die wölfische, lagen in ständiger Todfeindschaft gegeneinander. Zum Beispiel, wenn Harry als Mensch einen schönen Gedanken hatte, eine feine Empfindung fühlte oder eine sogenannte gute Tat verrichtete, dann bleckte der Wolf in ihm die Zähne und zeigte ihm mit blutigem Hohn, wie lächerlich dieses ganze edle Theater einem Steppentier zu Gesicht stehe, einem Wolf, der ja ganz genau darüber Bescheid wusste, was ihm behage, nämlich einsam durch Steppen zu traben, zu Zeiten Blut zu saufen oder eine Wölfin zu jagen. Aber ganz ebenso war es, wenn Harry sich als Wolf fühlte und benahm, wenn er anderen die Zähne zeigte, wenn er Hass gegen alle Menschen und ihre verlogenen und entarteten Sitten fühlte. Dann nämlich lag das Menschenteil in ihm auf der Lauer, beobachtete den Wolf, nannte ihn Vieh und Bestie und verdarb und vergällte ihm alle Freude an seinem einfachen, gesunden und wilden Wolfswesen. Sie kommen aus dem Büro? Ja, es ist heute spät geworden. Am Monatsende gibt es immer viel zu tun. Nun ja, davon verstehe ich nichts. Ich lebe so etwas abseits, etwas am Rande, wissen Sie. Aber ich glaube, Sie haben auch Interesse für Bücher und dergleichen. Ihre Tante erwähnte es einmal. Ich würde Ihnen gerne einen Satz von Novalis zeigen, den ich heute Morgen gefunden habe. Sie werden Freude daran haben. Er nahm mich mit in sein Zimmer. Überall Bücher. Auf den Tischen, dem Divan, den Stühlen, auf dem Boden. An den Wänden Bilder, aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder, ein siamesischer Buddha, eine Reproduktion von Michelangelos Nacht, ein Bild von Mahatma Gandhi, auch die Fotografie einer hübschen jungen Frau. Dazwischen farbige, leuchtende Aquarelle, von denen ich erst später erfuhr, dass er selbst sie gemalt hatte. Hier, das ist auch gut, sehr gut. Hören Sie doch bloß den Satz. Man sollte stolz auf den Schmerz sein. Jeder Schmerz ist eine Erinnerung unseres hohen Ranges. Und das 80 Jahre vor Nietzsche. Aber es ist nicht der Satz, den ich meinte. Warten Sie. Er zog ein anderes Buch aus einem der Haufen heraus und blätterte darin. Da habe ich ihn. Also? Die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es können. Ist das nicht witzig? Natürlich wollen Sie nicht schwimmen. Sie sind ja für den Boden geboren, nicht fürs Wasser. Und natürlich wollen Sie nicht denken. Sie sind ja fürs Leben geschaffen, nicht fürs Denken. Ja, und wer denkt, wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es darin zwar weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht und einmal wird er ersaufen. Nun hatte der Steppenwolf auch mich eingefangen und interessiert. Von da an kam es nicht selten vor, dass wir auf der Treppe oder auf der Straße, wenn wir uns trafen, ein wenig miteinander sprachen. Und ebenso wie meine Tante zuvor, unterlag ich irgendeinem Zauber, der von diesem seltsamen Menschen ausging. Wenn man sich mit ihm unterhielt und er, was nicht immer der Fall war, aus seiner Fremdheit heraus persönliche, eigene Worte sagte, dann musste unser einer sich ihm ohne weiteres unterordnen. Er hatte einfach mehr gedacht als andere Menschen. Unter diesen zerrissenen Naturen ist der schreckliche Gedanke entstanden, dass vielleicht das ganze Menschenleben nur ein arger Irrtum, ein wilder und grausig fehlgeschlagener Versuch der Natur sei. Unter ihnen ist aber auch der andere Gedanke entstanden, dass der Mensch vielleicht nicht bloß ein halbwegs vernünftiges Tier, sondern ein Götterkind, und zur Unsterblichkeit bestimmt sei. Einmal gelang es mir, Harry Haller zum Besuch eines Vortrags zu überreden, den ein berühmter Geschichtsphilosoph und Kulturkritiker, ein Mann von europäischem Namen, in der Aula der Universität angekündigt hatte. Doch als der Redner zu sprechen anfing, enttäuschte er manche Zuhörer, die eine Art von Propheten in ihm vermutet hatten, durch die geschniegelte und eitle Art seines Auftretens. Ich werde nie den Blick vergessen, den mir der Steppenwolf zuwarf. Dieser Blick war viel eher traurig als ironisch. Er war sogar abgründig und hoffnungslos traurig. Er durchleuchtete mit seiner verzweifelten Helligkeit nicht bloß die Person des eitlen Redners, ironisierte und erledigte die ganze Situation, die Erwartung und Stimmung des Publikums, den anmaßenden Titel der angekündigten Ansprache, nein, der Blick des Steppenwolfes durchdrang unsere ganze Zeit, ihr betriebsames Getue, das ganze oberflächliche Spiel einer eingebildeten, seichten Geistigkeit. Schau, solche Affen sind wir. Schau, so ist der Mensch. Das sagte sein Blick. Und alle Berühmtheit, alle Gescheitheit, alle Anläufe zur Erhabenheit, Größe und Dauer im Menschlichen fielen zusammen und waren ein Affenspiel. Allmählich begann ich, die Gründe und Bedeutungen seiner Fremdheit zu ahnen und zu erkennen, seiner außerordentlichen und furchtbaren Vereinsamung. Mehr und mehr kam mir zu Bewusstsein, dass seine Krankheit nicht auf irgendwelchen Mängeln seiner Natur beruhte, sondern im Gegenteil nur auf dem nicht zur Harmonie gelangten großen Reichtum seiner Gaben und Kräfte. Nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung war die Basis seines Pessimismus. Denn so schonungslos und vernichtend er von Institutionen oder Personen reden konnte, immer war er selbst der Erste, den er hasste und verneinte.